Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid. Und genau, okay. Ja, dann möchte ich einfach direkt loslegen. Ich habe vor vielen Jahren tatsächlich wahrscheinlich in dem Vortrag, den Lukas meinte, meinen Vortrag begonnen mit einem Zitat aus dem Roman von Viktor Schlowski. Das ist ein wichtiger Schriftsteller und Theoretiker des russischen Formalismus. Und mit diesem möchte ich heute noch einmal beginnen. Entschuldigung. Er heißt: Kleiner roter Elefant, Spielzeug meines Sohns, dich lasse ich als Ersten in mein Buch, damit sich nicht andere brüsten. Der kleine rote Elefant quiekt. Alle Gummispielzeuge sollen quieken. Wozu käme sonst Luft aus ihnen heraus? Und später heißt es: Mein Sohn lacht. Er begann zu lachen, als er zum ersten Mal ein Pferd sah. Er glaubte, dass es im Scherz vier Beine machte und eine lange Schnauze. Ja, wir können das auch vielleicht ein bisschen anlehnen oder so. Wenn es zu heiß wird, kann man es ja. Ja, gut. Ja, wir sehen da schon irgendwie ganz wichtige Themen, um die es heute gehen soll, in dieser kleinen Miniatur, nämlich das Prinzip der Verfremdung, der Perspektivierung und auch des Komischen, also dass da erstmal auch so ein Blick des Kindes eingenommen wird auf diese Spielzeuge und auf das Tier, weil wenn wir ein Pferd sehen, sieht man heute nicht so, aber man kommt irgendwie nicht auf die Idee, darüber nachzudenken, ob das jetzt im Scherz eigentlich diese Form angenommen hat. Genau, und da ist eigentlich das Zentrum dessen, worum es dem russischen Formalismus gegangen ist, nämlich sich anzuschauen, wie die Kunst eigentlich mit Wahrnehmung umgeht, was für eine Rolle dabei Verfremdung spielt. Und da geht es dann einerseits darum, die Wahrnehmung zu schärfen und als zweites eben auch Möglichkeiten der Kritik da drin zu finden auch. Ja, wie Jonas schon vorgetragen hat, ist diese Verbindung mit dem Autonomiekonzept, dieses Interesse an künstlerischen Formen, dann auch etwas, was sich in der Auseinandersetzung der kritischen Theorie fortsetzt. Und es gibt jetzt nicht so eine große direkte Rezeption. Ich glaube, dass die ein bisschen versteckt ist. Benjamin ist auf jeden Fall ein Autor gewesen, der auch in die Sowjetunion gereist ist und er kannte auch die Regisseurin Asia Latsis und hat über die auch das russische Theater kennengelernt. Genau, da wir hier in Deutschland meistens die Verfremdung mit Bertolt Brecht verbinden, nämlich mit seinem Verfremdungseffekt, möchte ich auch auf dieses Theater noch eingehen, da es auch vor allem ein bisschen anders konturiert ist als bei Schlowski und als in dem im russischen Theater. Für das russische Theater ist Meyerhold dann die wichtige Person, der das mit konstruktivistischen Prinzipien verbindet, mit da auch eine eigene Schauspieltheorie zu entwickelt. Und da sich das jetzt nochmal genauer anzugucken, wie verbinden sich Literatur und Theorie, was für Gemeinsamkeiten, aber auch was für kleine Differenzen, Nuancen gibt es dann auch, das ist eigentlich Gegenstand des heutigen Abends. Ja, und wie Jonas oder Lukas schon formuliert hat, finde ich auch, dass diese avantgardistischen Strömungen etwas zu wenig berücksichtigt worden sind in der so einer Theoriebildung auch der Avantgarde, die doch schon stark immer auf den Surrealismus und den italienischen Futurismus auch schaut. Genau, und ich würde auch sagen, das sollte alles anders berücksichtigt werden. So, hier sieht man jetzt nochmal die drei wichtigen Vertreter, Juri Tynjanow, Boris Eichenbaum, Viktor Schlowski. Das sind die drei, die man in den Bildern sieht, und Roman Jakobson und Ossip und Lilibrick waren auch Teil dieses Kreises. Genau. Das Ganze war keine einheitliche Strömung. Gemeinsam war eben dieses Interesse an der Entwicklung neuer künstlerischer Formen. Ja, und gerade auch durch die Verfolgung und Verdrängung, dadurch, dass dann später, so ab Mitte der 20er Jahre, der sozialistische Realismus so durchgesetzt wurde als ästhetische Leitlinie, gibt es eine recht komplexe Rezeptionslage. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Überblick. Und die waren aber viel in Diskussionszirkeln und in Zeitschriften organisiert. Hier sieht man nochmal einige von denen, die da zu diesem Kreis gehört haben. Und auch hierzu möchte ich nochmal eine Passage von Stravinsky vorlesen, aus diesem, eben, es ist eine Romanbiografie, so nennt er das, dieses dritte Fabrik, wo er drüber nachdenkt, wie sein Leben, sein schriftstellerisches Tun und eben diese Geschehnisse der russischen Avantgarde aufeinander eingewirkt haben. Gut, also der Abschnitt heißt Die Abende bei den Briegs. Die Menschen haben sich verändert. Wahrscheinlich muss das so sein. Gemüse zum Beispiel kocht man in der Suppe mit, gegessen aber wird es hinterher nicht. Man muss nur verstehen, was in diesem Produktionsprozess vor sich geht. Ansonsten verwechselt man in der Geschichte möglicherweise Arbeit mit Lärm. Lärm für ein Orchester ist das Arbeit, für das Puntilow-Werk jedoch nicht. Das war ein großer Industriebetrieb. Im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich, dass wir das Gemüse waren. Auf dem Tisch bei den Briegs erinnere ich besonders erstens Feigen, zweitens Käse in einem großen Stück, drittens Leberpastete. Erschienen ist eine Nummer, das Vzial. Das war eine Zeitschrift, die Ossip Brieg zum russischen Dadaismus rausgegeben hat. Erschienen ist einer der Sammelbände zur Theorie der poetischen Sprache. Das waren Schlowskis Theorien. Was ist wesentlich an der formalen Methode? Nicht, dass man die einzelnen Teile des Textes mit verschiedenen Namen benennen kann. Wesentlich ist, dass wir produktionsmäßig an die Kunst herangegangen sind. Wir sprachen von ihr als einer selbstständigen Sache, betrachteten sie nicht als Abbild, fanden spezifische Gattungsmerkmale, begannen grundlegende Tendenzen der Form zu bestimmen, begriffen, dass es, aufs Ganze gesehen, wirklich eine Gleichartigkeit der Gesetze gibt, die dem Text formen. Das heißt, Wissenschaft ist möglich. Wir mussten mit den Lauten beginnen, um uns von dem traditionellen Material abzustoßen. Wir nahmen den Laut nicht von der emotionalen, sondern von seiner technischen Seite. Das Gemüse, aus dem diese Suppe gekocht wurde, war gemischt. Das ist also ein kurzer Eindruck davon, wie er eigentlich auch über diese ganzen Geschehnisse und Gedanken und Beziehungen spricht. Und ich möchte es einfach so als Eindruck auch stehen lassen. Gut, dann wenden wir uns mal dem historischen Überblick zu und danach gehe ich noch näher auf diese theoretischen Konzepte ein. Einerseits hat man die Literatur, da habe ich jetzt auch nur so ein paar Strömungen aufgeschrieben. Es ist ja bekannt, diese Zeit um 1910, also bis 1917 die Periode, auch als die Zeit der sogenannten Ismen, weil einige davon kennt man auch gar nicht mehr, so wie den Akmeismus. Und wenn man in so Avantgarde-Kompendien blättert, dann begegnet einem da auch noch ganz viel anderes. Ja, da gehörten einige Dichter dazu, die dann auch eben genau für die theoretische Entwicklung, für die eigentlich dieser russische Formalismus steht. Also erstmal ist das ein Zusammenschluss von Literaturwissenschaftlern und SchriftstellerInnen oder manchmal waren sie auch beides. Genau, und die ersten wichtigen Texte erschienen so um 1915. Da ist der wichtige Text von Schlowski, Die Kunst als Verfahren. Und dann gab es die Gründung der Gesellschaft zur Erforschung der poetischen Sprache. Das ist dieses Opojas abgekürzt. 1919 nannten sie sich dann Formale Schule. Und parallel in der Theatergeschichte, das beginnt schon um 1900 etwas früher mit Stanislavskis Moskauer Künstlertheater. Der baute wiederum sehr stark auf Einfühlung. Und dann hat man als so ein so eine Kontraposition eben Meyerhold, dessen Theater dann mehr auf so konstruktivistischen Prinzipien beruhte. Das nur um die Stränge hier, das ist ein Mosaik und es sind viele verschiedene Stränge und ich hoffe, dass wir uns da drin nicht so verlieren. So, genau, dann kommt 1917, natürlich das Revolutionsjahr und die 20er Jahre. Da verändert sich natürlich auch die Frage von, was soll eigentlich Kultur, wozu soll das gut sein oder wie kann das mitwirken am Aufbau der neuen Gesellschaft. Auch da war dann Meyerholds Theater ganz wichtig. Und um 1918 zum Beispiel auch interessant, gründete sich dieser Zusammenschluss Proletkult. Das waren Schriftstellerinnen, die auch ein eigenes Theater hatten. Und da war der Regisseur Sergei Eisenstein zunächst tätig, der dann später auch Schüler von Meyerhold wurde und auch dessen Nachlass gerettet hat. Hier noch zu nennen, ja, der bekannteste und derjenige, der am ehesten und am meisten seine Theorie ausarbeiten konnte, war Roman Jakobson. Der ist 1920 dann schon nach Prag und hat da auch einen ganz ähnlichen Zirkel gegründet, war hauptsächlich Linguist und ist dann 1939 in die USA gegangen und hat dort dann auch den so Claude Lévi-Strauss und den französischen Strukturalismus mit beeinflusst. Dann möchte ich noch eingehen auf, kurz nennen, diese Zeitschrift Lev und Novilev, hier ganz am Ende. Die wurde von Majakowski, Ossip Brik und Sergei Tretjakov rausgegeben. Die hat auch viele ähnliche Zeitschriften in Osteuropa mit beeinflusst. Und sie wurde unter anderem auch von Benjamin und Brecht gelesen. Das heißt, hier kann man irgendwie so am ehesten eine Rezeption auch feststellen. Genau, dann kommen wir auf die 30er Jahre. Da in den 30er Jahren entstehen die Texte von Walter Benjamin zu Brecht, später dann auch zum Erzähler Nikolai Leskow, wo sehr große Ähnlichkeiten auch mit so Texten des russischen Formalismus zu sehen sind. Genau, und dann beginnt diese tragische Geschichte, dass ab den 20er Jahren eigentlich der Druck auf die experimentellen Künstlerinnen und Theoretikerinnen wächst. Majakowski begeht ja 1930 Selbstmord als Protest gegen die gescheiterte Revolution und 1932 wurde das dann so richtig als Doktrin durchgesetzt, die Schriftstellerverbände wurden aufgelöst und Ende der 30er wurde Meyerhold, der so im Zentrum irgendwie dieser Revolution, dieses Revolutionstheaters zu stehen scheint, dann irgendwie verhaftet und letztendlich hingerichtet. Genau, und das ist so, die Schreibverbote, lagerhaft Hinrichtungen, das gab es von über ganz viele Schriftstellerinnen und ja, ist schon irgendwie auch eine Geschichte, die Fragen aufwirft, sagen wir es mal so. Genau, die Rezeption ab nach 1945 beginnt eigentlich Mitte der 50er Jahre. Zunächst mit einer auf Englisch erschienenen Studie von Viktor Ehrlich. Mitte, Ende der 60er Jahre beginnt in Deutschland die Rezeption und Übersetzung von Texten. Und man kann davon ausgehen, dass dazwischen eigentlich wirklich, außer diejenigen, die natürlich Russisch lesen konnten, das schwer zugänglich war. Und das Theater Meyerholz hat eine bisschen noch kompliziertere Geschichte mit dem, wie es transportiert wurde, dazu später nochmal. Das wurde dann Ende der 70er und in den 90ern neu entdeckt und auch nochmal so, man hat quasi Schüler von Schülern gefunden, die diese Methode noch konnten und damit hat man dann weiter experimentiert. Gut, das war erstmal der historische Überblick. Dann kommen wir jetzt zu den theoretischen Konzepten. Genau, ich habe steige wieder mit einem langen Zitat von Schlowski ein. Danach ebbt das ab, das verspreche ich. Das liegt ein bisschen auch an der Literatur. Genau, aber vielleicht ist es ja auch ganz schön, sich in diese Texte mal reinzubegeben. Also in seinem Text Die Kunst als Verfahren, wo er wirklich das so als Zugang zur Literatur auch etabliert, schreibt er was. Verknüpft er auch wirklich dieses Verfremdung und Verfahren, also Kunst als Verfahren miteinander. Also es heißt, und gerade um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstands zu vermitteln, als Sehen und nicht als Wiedererkennen. Das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der Verfremdung der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und die Länge der Wahrnehmung steigert. Die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben. Das Gemachte hingegen ist in der Kunst unwichtig. Gerade das Letzte ist natürlich auch so ein starker Satz. Also, aber ich glaube, der Fokus ist tatsächlich wirklich jetzt auf die Kunst als auch was Produziertes, als was, auf was Gemachtes zu schauen. Genau. Denn, und damit sieht man auch, also dass die große Abgrenzung ist, sowas wie Literaturwissenschaft, wie wir sie heute kennen, oder Kunstwissenschaft, ist in dem Sinne vor diesem Kreis eigentlich nicht gemacht worden, sondern da gab es ganz viel diese Idee von, ja, Literatur mit einem Schöpfergenie verbunden, und insofern hat man viele Biografien über Tolstoi geschrieben, aber, und seine Briefe vielleicht auch noch gelesen, aber nicht wirklich sich damit beschäftigt, wie macht er eigentlich das, was den Text dann auch ausmacht und zu einem so interessanten Text macht. Genau, und später schreibt der Literaturwissenschaftler Terry Eagleton auch nochmal, betonte auch nochmal dieses Fremdmachen, sagt die fremdgemachte Sprache, und hier einfach nur nochmal diesen mittel hervorgehobenen Satz, also wo er beschreibt, Verfahren schlossen Klang, Bildlichkeit, Rhythmus, Syntax, Metrum, Reim und Erzähltechniken ein, also der ganze Vorrat an formalen und literarischen Elementen. Und was all diesen Elementen gemeinsam war, war ihr Verfremdungseffekt. Und die normale Sprache wurde intensiviert, verdichtet, verschlungen, zusammengeschoben, auseinandergezogen, auf den Kopf gestellt. Und das ist die fremdgemachte Sprache. Und aufgrund dieser Verfremdung wurde auch die alltägliche Welt plötzlich fremd und nicht vertraut. Der Punkt ist, genau, diese ganzen formalen Elemente der Analyse, das war neu, das überhaupt sich anzugucken. Und dann der zweite Punkt ist wirklich dieses, wie eigentlich die Form der Literatur oder der Kunst und die Wahrnehmung ineinander spielen. Das ist der wichtige, das wichtige Element. Genau, das heißt, wir haben hier, um es zusammenzufassen, für die Verfremdung eigentlich Elemente wie Verschiebung und Verdichtung. Man schaut auf die ganze Klanglichkeit zum Beispiel auch von einem Text. Man hat den fremden Blick, so wie das Tier oder das Kind, wie am Anfang schon. Verschiedene Blickwinkel auch, die man auf einen Gegenstand macht, um eben genau aus dieser automatisierten Wahrnehmung auch auszubrechen. Und als drittes kommt dann noch das Komische und das Groteske dazu. Das hatte genau in dieser frühen Phase der russischen Avantgarde eine ganz wichtige Rolle auch. Vielleicht kennen das einige auch, diese Theorie des Karnevals von Michael Bachtin, der dann auch eben diese Umwertung der Werte damit zusammenbringt. Und das Ganze ging in Kritik am Zarenreich, an diesem Bürokratismus, findet sich ganz breit in der russischen Literatur. Und genau, der Theoretiker Boris Eichenbaum, der macht dann auch noch besonders stark das mündliche Erzählen in der Literatur. Das arbeitet er an Nikolai Gogol heraus, und dachte, falls das vielleicht nicht so bekannt ist, auch der Krimi-Schriftsteller Wolf Haas macht das zum Beispiel, wenn er immer also sozusagen diese Figur des Erzählers macht, mit jemand ist an der Kneipe und sagt, du, ich habe da eine Geschichte, die ich dir erzählen will. Und wenn das genau in der Literatur dann auch als Prinzip drin ist, dann hat man quasi eine andere Ebene das Erzählte hat dann nochmal andere Regeln als die geschriebene Sprache. Das ist, glaube ich, in allen Sprachen der Fall. Okay, ja, hier sieht man übrigens Meyerhold in einer Probe, noch mit einem zweiten Schauspieler. Und Meyerhold hat auch Stücke von Gogol inszeniert, unter anderem Der Revisor. Genau, das ist ein sehr schönes Stück. Ja, hier haben wir drei neue Gesichter nochmal, die deren Namen jetzt auch schon gefallen sind. Ljubow Popova war die Bühnenbildnerin, die mit Meyerhold ganz viel zusammengearbeitet hat. Sie war auch eine konstruktivistische Malerin, ist sehr früh verstorben, aber hatte schon auch einen größeren Einfluss gehabt. Wie zeigen sich die Elemente der Verfremdung bei Meyerhold? Eigentlich sehr zu einer ganz ähnlichen Zeit entwickelt er das Konzept des bedingten Theaters. Also da fängt er genau an, über Theater nachzudenken, so wie die Formalisten über Literatur nachdenken. Und bei ihm geht es auch darum, dass den Spielcharakter hervorzuheben, also dass das Theater eben nicht wie im Naturalismus als wir sind jetzt bei einer realistischen Szene dabei, gezeigt wird, sondern eben auch so einen selbstreflexiven Charakter und immer weiß, das ist alles hier Theater, was wir vorspielen. Und für ihn sind da wichtige Bezugspunkte die italienische Commedia dell'arte und das asiatische Theater. Genau, und beides hat Verfremdungsprinzipien mit drin, auf die müssen wir jetzt nicht genauer eingehen. Meyerhold entwickelt daraus jedenfalls eine Dualität des Schauspielers, also dass der Schauspieler von der Rolle getrennt ist. Das nimmt dann bei ihm auch ein bisschen so technizistische Züge an, also wenn er dann sagt, der Schauspieler ist der Maschinist und dass der Körper quasi das Material, die Maschine, daraus entwickelt er die Biomechanik. Das ist ein bisschen zugespitzt, das ist im Konstruktivismus aus dieser Zeit oft so, also wo wir heute sagen würden, okay, genau. Aber worauf es ihm ankommt, ist zu verstehen, also zu arbeiten an einer präzisen Körperlichkeit und auch am theoretischen Verstehen von dem, was der Schauspieler macht. Und darauf bezieht er dann seine Ausbildung. Ja, was er noch aus der Commedia dell'arte entnimmt, sind die sozialen Typen und Spielfiguren. Also die Commedia dell'arte ist auch eine Kunstform, die quasi auf dem Renaissance-Marktplatz entstanden ist. Und dann mit Improvisation und Artistik, das passt einfach super zu diesem, wenn man das Komische oder das Groteske auch zeigen will von bestimmten sozialen Rollen. Und da sehen wir natürlich schon einen Unterschied zu Brecht, der die sozialen Typen eher so aus realistischen Abstraktionsmethoden entnimmt. Einfach nur, um das als zwei verschiedene Zugänge deutlich zu machen. Genau, und damit möchte ich jetzt auch den Sprung zu Brecht machen und später nochmal auf die Biomechanik zurückkommen, um erstmal dieses Panorama auch von was kann Verfremdung sein. Oh ja, hier haben wir noch Szenen aus Meyerholds Theater. Hier das Bühnenbild von Ljubow Popova, das ist eine Inszenierung, die dann ganz signifikant geworden ist zur Darstellung sowohl dieser neuen Schauspieltechnik als auch dem Umgang mit der Bühne. Da können Sie sehen, da gibt es verschiedene Spielflächen, auf denen die Schauspieler unterwegs sind und die sind auch sehr in Bewegung und akrobatisch unterwegs und führen eben auch so eine eher groteske, so ein Eifersuchtsdrama auf. Genau, nur um da auch mal einen Eindruck zu haben, wie hat das Ganze ausgesehen. Genau, dann wechseln wir jetzt von Bühne zu Bühne. Brechts episches Theater, ich nehme an, dass das irgendwie auch stärker bekannt ist. Auch er richtet sich gegen den Naturalismus, gegen die Einfühlung. Und damit hat er also ganz, ganz große Gemeinsamkeiten mit Meyerhold, dieses eben ein wirklich eher abstraktes Theater zu sehen. Und für ihn, auch er hat so eine Dualität des Schauspielers, nämlich dass der Schauspieler eigentlich sich auch nie mit dieser Rolle, die er darstellt, identifiziert, sondern die eigentlich immer nur zeigt. Also und auch immer mit einer Art von Verwunderung zeigt. Und das ist so der zentrale Punkt bei Brecht, dass er dann sagt, dadurch kann dann auch eine kritische Reflexion entstehen. Und wir können immer wieder drüber nachdenken, ob man in der Szene nicht auch hätte anders handeln können. Genau. Und an dieser Stelle wollte ich Ihnen jetzt ein Zitat von Benjamin auch vorlesen, der auch diese, und jetzt brauche ich tatsächlich das Licht. Und brauchen Sie ein bisschen Luft oder geht das noch? Okay. Es stürmt, es beginnt das Gewitter, ja. Genau, also das kann ich nur allen empfehlen, die sich auch noch mal ein bisschen mit Brecht beschäftigen wollen. Ich finde, dass Benjamin das wirklich gelingt, das auch gut zusammenzufassen, was sind die unterschiedlichen Elemente. Und ja, genau, also hier jetzt ein kleines Stück. Das epische Theater gibt also nicht Zustände wieder, es entdeckt sie vielmehr. Die Entdeckung der Zustände vollzieht sich mittels der Unterbrechung von Abläufen. Das primitivste Beispiel, eine Familienszene. Plötzlich tritt da ein Fremder ein. Die Frau war gerade im Begriff, ein Kopfkissen zu ballen, um es nach der Tochter zu schleudern, der Vater im Begriff, das Fenster zu öffnen, um einen Schupo zu holen. In diesem Augenblick erscheint in der Tür der Fremde. Tableau, wie man um 1900 zu sagen pflegte. Das heißt, der Fremde stößt jetzt auf den Zustand, zerknülltes Bettzeug, offenes Fenster, verwüstetes Mobiliar. Es gibt aber einen Blick, vor dem auch die gewohnteren Szenen des bürgerlichen Lebens sich nicht viel anders ausnehmen. Und dann sagt er noch, hier noch mit, je größeres Ausmaß freilich die Verwüstungen unserer Gesellschaftsordnung angenommen haben, je mehr wir selber und die Fähigkeit von ihnen uns noch Rechenschaft zu geben angegriffen sind, desto markierter wird der Abstand des Fremden sein müssen. Genau, und also Benjamin nennt dann noch die Figur des Herrn Keuner, den man ja auch aus Brechts Miniaturen so ein bisschen kennt. Und genau, damit kommen wir hier auf die Figur des Fremden oder der Fremden. Ich habe dieses Sternchen genommen, weil ich dachte, es ist eigentlich auch nicht geschlechtlich, sondern wie im Falle des Tiers, es geht um den fremden Blick. Und um dieses, im Blick vielleicht auch des Dritten in der Konstellation. Und damit macht der Brecht einen ganz großen Gegenentwurf zum bürgerlichen Theater oder auch zum Theater des Naturalismus, wo diese Idee ist, man wohnt einer Szene bei, gerade einer Familienszene, und ist aber eigentlich als der Zuschauerraum ist immer so abgetrennt und die Schauspieler spielen auch so, dass sie, als wären sie unter sich quasi. Und ja, diese Figur des Fremden kommt ins experimentelle Theater auch schon ein bisschen früher als Brecht. Also das ist, findet man auch sogar schon bei Gerhard Hauptmann oder bei Maurice Maeterlinck, also so ein symbolistisches Theater. Ja. Die Unterbrechung geht einher mit der Figur des Fremden, das war jetzt, glaube ich, auch deutlich zu sehen. Da kommt plötzlich jemand dazu und damit ändert sich irgendwie, kommt dieses Moment der Reflexion auch da rein. Und tatsächlich wird es jetzt heute eigentlich auch so gesehen in der Forschung, dass das auch das zentralpolitisch-ästhetische Verfahren bei Brecht ist, dass es dieses Moment der Unterbrechung immer wieder gibt. Denn es ist ja auch klar, das wird es an diesem Benjamin-Zitat, dass das dann auch auf andere gesellschaftliche Verhältnisse anzuwenden ist, diese Frage mit, können wir das Ganze nicht auch anders machen. So, und wie das aussieht, das möchte ich jetzt an einem Filmausschnitt von Brecht zeigen. Den hat er 1932 mit verschiedenen anderen Mitarbeiterinnen gedreht. Und da man ja vom tatsächlichen Theater immer so wenige Dokumente hat, wollte ich das jetzt mit diesem Film zeigen. Okay, manche von Ihnen kennen vielleicht den Film. Es geht, also die Situation ist noch relativ am Anfang vom Film, die Szene, und der Junge der Familie ist auf Arbeitssuche. Große wirtschaftliche Krise in Deutschland um Anfang der 30er Jahre. Und der Junge ist total erfolglos und jetzt kommt er eben zurück an den Familientisch. Und genau, das schauen wir uns jetzt an. Das soll einstweilen genügen. Diese Fahrradszenen, die man zwischendrin sah, das war quasi so ein Rückblick aus der Perspektive des Jungen, der mit dem Fahrrad mit anderen Arbeitslosen zusammen eben auf der Suche nach Arbeit herumgefahren ist. Ja, das nimmt dann noch seinen tragischen Lauf, die Geschichte dieser Familie. Und genau, ich hoffe, Sie konnten sich da ein bisschen einen Eindruck verschaffen, auch über dieses, wie so Sätze hingeknallt werden und genau. So, wie komme ich wieder? Ja. Okay. Und was für Brecht eben auch ganz wichtig ist auf dieser Ebene des Schauspiels, ist, wie er mit so Gesten arbeitet. Also das ist für ihn ganz wichtig, dass sehr präzise das gemacht wird. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Am Ende gibt es dieses Lächeln der Schwester, wo man so sieht, ganz gezielt werden nur dieses kleine Lächeln produziert. Genau, und auch hier sieht man nochmal dieses Prinzip der Unterbrechung, von dem ich gesprochen habe, über das Benjamin auch schreibt. Also auch hier wieder die Geste ist das Material des epischen Theaters. Und es ist also auch ein Zitat, in dem unglaublich viel drin steckt. Mir kommt es jetzt vor allem darauf an, dass es diese strenge, rahmenhafte Geschlossenheit jedes Elements gibt, also jeder kleinen Geste auf der Bühne. Genau, vielleicht einfach diese letzten zwei Sätze, diese strenge, rahmenhafte Geschlossenheit jedes Elements einer Haltung, die doch als Ganze in lebendigem Fluss sich befindet, ist sogar eines der dialektischen Grundphänomene der Geste. Es ergibt sich daraus ein wichtiger Schluss. Gesten erhalten wir umso mehr, je häufiger wir einen Handelnden unterbrechen. Für das epische Theater steht daher die Unterbrechung der Handlungen im Vordergrunde. Okay, ja, so meint es Benjamin über das epische Theater Brechts. Und in Brechts eigenen Texten lässt sich das schon auch alles nachlesen. Und von diesen formalen Aspekten möchte ich jetzt nochmal dann zu Meyerhold zurückgucken und zu seiner Biomechanik. Denn das ist quasi ja ein bisschen so die Mikrokosmik der Bewegung, die da drin steckt. Und da haben eigentlich, wenn man da genauer hinschaut auf diese Elemente, haben beide doch auch einiges gemeinsam in der Konzeption, auch wenn das, was dann man ästhetisch am Ende sieht, doch sehr unterschiedlich natürlich aussieht. Genau, für Meyerhold ist es ganz wichtig, die Bewegung in unterschiedliche Phasen zu unterteilen. Okay, hier sieht man so eine Bewegungsstudie aus der Biomechanik. Gucken wir uns später auch noch einen kurzen Filmausschnitt zu an. Ja, und Meyerhold unterteilt die Bewegung in, okay, hier habe ich einen Schreibfehler drin, also Otkas ist das eigentlich, Posil und Stoika. Und dann gibt es noch die Unteraspekte Tormos und Rakurs. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch Russisch vielleicht gelernt hat. Das bedeutet jedenfalls, Otkas ist die Ausholbewegung, Posil ist die Ausführung einer Bewegung, Stoika der Endpunkt, also dann, wo man wirklich das auch einfriert zu. Das wäre jetzt irgendwie dann dieses mit der Fremde tritt ein und jemand ruft Halt. Genau, Rakurs war die Verlangsamung und Tormos ist auch nochmal so eine Art von Perspektivierung, denn auch bei der Bewegung, das kennen wir alles aus dem Futurismus, kann man die Bewegung ja auch wieder aus verschiedenen Perspektiven angucken und das zusammensetzen. Das heißt, hier hat man ganz ähnliche Aspekte auch nochmal, wie eigentlich in dem russischen Formalismus, also in der Literaturtheorie, Nämlich, dass es dieses, den Umweg, dass die Verlangsamung, das Ausholen gibt, die Perspektivierung und dann auch den Stillstand, die Unterbrechung. Bei der Ausholbewegung, da möchte ich es ein bisschen kurz nochmal darauf eingehen. Also es gibt da eine Vorlesung, die Eisenstein festgehalten hat, wo es eben darum geht, wie man auf diesem Schema sieht, dass man nicht eine Bewegung von A nach B ausführt, sondern dass zu jeder Bewegung quasi das Ausholen dazugehört und dass das erstmal auch in die entgegengesetzte Richtung geht. Und tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, haben wir das in allen Bewegungen, egal ob man jetzt mit einem Hammer ausholt, wo man einen Nagel einschlagen will, oder ob man den Bogen spannt. Das ist auch eine der klassischen Bewegungen, also Bewegungsübungen aus der Biomechanik. Oder auch sogar, wenn man nur eine Stuhllehne fasst, dass man dann etwas immer mit der Hand hochgeht, bevor man das wieder absenkt. Genau, und Eisenstein entwickelt daraus ganz viel aus einer Überlegung über dieses, wie ist das eigentlich mit diesen Bewegungen. Und er sagt nämlich, also der Auftritt auf der Bühne hat eine doppelte Funktion. Zum einen muss die Figur auftreten, gleichzeitig muss aber auch die Aktion ins Bewusstsein des Zuschauers treten. Und dazu ist diese Ausholbewegung ganz wichtig, scheinbar in unserer Wahrnehmung, dass man immer dann erst etwas besser wahrnimmt, wenn es einen kurzen Vorlauf gegeben hat. Genau, und er bringt das dann auch mit der Dialektik des Denkens zusammen, dass er auch sagt, das Nachdenken ist auch eine Form von Anlaufen, um besser zu springen. Also dass er sagt, manchmal muss man sich auch nochmal wegbewegen von einem Gegenstand und im Wieder-Zurückkommen kann man plötzlich etwas erkennen, was man vorher nicht gesehen hat. Bringt das dann irgendwie mit Lenins Dialektik zusammen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus und weiß auch nicht, wie sehr Eisenstein da wirklich drinsteckte, konnte mir aber auch vorstellen, dass das auch ein bisschen strategisch war, nochmal eine Legitimierung auch zu finden, dass da eben diese Vorlesung von Mitte der 30er Jahre ist. Genau, für ihn ist aber ganz wichtig, in dieser Ausholbewegung eben auch das negative Moment in der Bewegung zu sehen, also da quasi auch ein antagonistisches Prinzip drin zu sehen. Und Eisenstein, der baut schließlich auch seine Montagetheorie auf der Biomechanik aus. Und ich habe drüber nachgedacht, ob ich diese Szene aus Panzerkreuzer Potemkin Ihnen noch zeige mit der berühmten Treppe von Odessa, aber es ist, glaube ich, also ich habe bemerkt, ich finde es selber gerade schwer zu ertragen, aber deshalb möchte ich es Ihnen nur noch als Beispiel mit auf den Weg geben. Dort wird eben auch eine der komplizierten Phasen der russischen Revolution. Ich habe gehört, ihr macht noch ein Seminar dazu, dann gibt es dazu ja vielleicht noch mal mehr Gelegenheit. Aber in dieser Treppe von Odessa kommen die Soldaten an, verbünden sich mit der Stadtbevölkerung und werden dann aber von den zaristischen Soldaten niedergeschossen. Jedenfalls, diese Montagetheorie von Eisenstein beruht also quasi auf den Prinzipien der Biomechanik, was ganz spannend ist, weil man dann sich das auch nochmal irgendwie im Film angucken kann, überlegen, wie diese Prinzipien genau funktionieren. Ja, und gut, damit kommen wir eigentlich auch schon dann... Ach ja, die biomechanischen Übungen, das wollte ich Ihnen jetzt auch noch zeigen und hier... damit man mal ein Beispiel sich das vorstellen kann. Also das waren jetzt tatsächlich Übungen, die Schauspieler und Schauspielerinnen gemacht haben. Und da hat das komplette Theaterleben in Moskau teilgenommen. Also Schauspielerinnen von allen Theatern waren in dieser Schule von Meyerhold und haben sich mit diesen Übungen beschäftigt. Es ist eine sehr schlechte Qualität. Und eine der Übungen heißt der Dolchstoß. Und vielleicht... Also ganz sicher kennen Sie dieses Prinzip von, dass immer wieder mal die Bewegung so umgekehrt wird, bevor es dann in die quasi eigentliche Richtung geht. Das ist jetzt ohne Ton. Genau. Ja, so sehen also die biomechanischen Übungen aus. Und in diesen Szenenfotos noch aus dem Stück Der großmütige Hahnrei, das ist dasselbe von vorhin, mit diesen ganzen Spielgerüsten, Das ist jetzt, da wird der Sprung auf die Brust quasi dann genutzt. Hier links als Übung und rechts dann in der Szene tatsächlich. Und man kann sich dann also vorstellen, dass solche ja artistisch auch herausfordernden Bewegungen wirklich auch zu der Dramatik von der Szene auch nochmal bei steuern können. Genau. Ja, damit komme ich dann noch schon zum dritten Teil eigentlich, nämlich was sind Benjamins und Adornos Bezugnahmen auf den russischen Formalismus oder wo kann man auch Ähnlichkeiten sehen, denn die Ähnlichkeiten in den Konzeptionen sind sehr deutlich vorhanden, wenngleich man also bei Adorno keinen einzigen Bezug findet, aber dann eher schon über die Rezeption von Benjamin. Und ich meine, es gab ja großen Austausch auch zwischen den Städten Berlin und Moskau und St. Petersburg. Insofern, ja, also die Punkte, die wir sehen, ist gerade da wir jetzt bei diesem Moment der Bewegung waren und bei der Dialektik, wo es Eisenstein da in Bezug hersteht, kommt einem auch Benjamins Dialektik im Stillstand in den Sinn, die man so dann auch wieder bei Adorno findet. Also Benjamin entwickelt das eigentlich aus einer Geschichtstheorie, also die Frage, wie erkennen wir Geschichte, ist eigentlich immer dieses Moment, dass verschiedene Momente sich zusammenfügen, Bestrebungen, unterschiedliche Richtungen und dann in so einem Moment einfach plötzlich kristallklar werden, wie das Ganze zusammenhängt oder wie sich das entfaltet. Und er beschreibt es auch immer als Bilder, also dass diese dialektischen Bilder entstehen. Und das ist genau ähnlich wie eigentlich in diesem Bewegungsprinzip von also diesem Aspekt Stoika, diesem Innehalten oder auch der Unterbrechung. Und man sich vorstellen kann, genau in diesem Moment ist nicht nur jemand steht in einer Pose, sondern man sieht genau, wie ist derjenige in die Pose gekommen, irgendwie den Dolch zu erheben oder den Krug zu zerschmeißen. Genau dieses Denken ist da eigentlich mit präsent drin. Und auch, dass Kunstwerke so ein Kraftfeld der Antagonismen sind, auch das ist eine Formulierung von Adorno, die ich eigentlich immer wieder ganz aufschlussreich finde, weil sie dieses Moment, dass auch Kunstwerke, selbst wenn sie jetzt festgeschriebene Texte sind oder gemalte Bilder, aber doch, da wir sie ja immer anschauen, mit unseren spezifischen Erfahrungen auch immer dadurch auch in Bewegung sind. Genau, dann diese Bedeutung der Form für die Autonomie des Kunstwerks, die Bedeutung der Materialien, die Entwicklung von Formsprachen, wie kommt eigentlich das Neue überhaupt in die Kunst, wie entsteht so eine Entwicklung und dann auch die Betonung des Gemachten, des Produzierten, dass künstlerische Arbeit eben als gesellschaftliche Arbeit verstanden wird und eben nicht als etwas komplett Losgelöstes. Das sind Konzepte, die da auf jeden Fall gemeinsam sind. Und als letztes dann auch die Betonung der Fremdheit oder Andersheit der Kunst, also dass sie uns immer auch die Möglichkeit gibt, aus dem Gewohnten herauszutreten und die Möglichkeit, etwas anderes zu formulieren oder auszudrücken, vor allem als es sonst möglich ist. Genau. Es ist natürlich total klar, dass jetzt Adorno, der seine ästhetische Theorie ja auch nicht abgeschlossen hat, aber in den späten 60ern schreibt und auf andere historische Erfahrungen blickt, als jetzt diejenigen, die da mitten vor oder in der russischen Revolution drin sind. Und umso bemerkenswerter finde ich aber, dass dieses Moment der Autonomie eigentlich auch in den russischen Formalismen oder auch in jetzt diesen formalistischen Theaterentwürfen mit drin steckt und in diese ganzen Strömungen sich dann genau auch gegen so Versuche nicht nur des sozialistischen Realismus, sondern insgesamt der Kulturpolitik in der Sowjetunion gewendet haben, dass Kunst halt so was ganz Funktionales sein soll, was ganz einfach nur unmittelbar hilft am Aufbau der Gesellschaft und Schriftsteller, die über das neueste Produktionswerk berichten oder die Arbeit auf dem Feld. Und da sind ja total großartige dokumentarische Stücke auch entstanden. Aber genau dieses Moment der Vereinnahmung, das ein bisschen zurückzuweisen. Und trotzdem kann man sehen, bei sowas wie Meyerhold, der ja sehr wirklich da auch mit seinem Theater durchaus mitwirken wollte an der Entwicklung oder dem Aufbau einer neuen Gesellschaft, dass er dann sich neu, also eigentlich eher könnte man formulieren, dass es eine neue Beziehung gibt zwischen Kunst und Gesellschaft, wenn er dann zum Beispiel sein Theater als Labor oder als Werkstatt begreift und eben auch diese Kostüme, die auch Ljubow Popowa entworfen hat, die dann so arbeitsanzugsmäßig sind, dass er die dann so auch da anwendet. Genau, und ich finde, darüber nachzudenken, das kann man auch mit dem, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, sonst ist es auch noch eine Empfehlung mit dem Buch von Bini Adamczak, beziehungsweise Revolution, also sie stellt dann nochmal auch andere Fragen in den Vordergrund, aber ich glaube mit dem, es geht ja eigentlich um zwischenmenschliche Beziehungen auch, die damit verhandelt werden, also auch diese überraschenden Familienszenen, an die man jetzt auch nicht als erstes denkt, wenn man an Brecht denkt, wenn man irgendwie an politische Aufklärung und sowas denkt. Ja, genau. Schließen möchte ich jetzt noch mit einem Zitat von Adorno, um das auch nochmal hier nicht nur zu behaupten, sondern auch noch kurz zu belegen, der eben schreibt, der Prozess, der in den Kunstwerken sich vollzieht und in ihnen stillgestellt wird, ist als gleichen Sinnes mit dem gesellschaftlichen Prozess zu denken, in den die Kunstwerke eingespannt sind. Nicht an sich sind die Produktivkräfte in den Kunstwerken verschieden von den gesellschaftlichen, sondern nur durch ihre konstitutive Absentierung von der realen Gesellschaft. Ja, Moment der Stillstellung der gesellschaftlichen Prozesse und ich finde konstitutive Absentierung auch einfach auch nochmal ein ganz schönes Wort für was Kunst auch manchmal machen muss, sich ein bisschen zurückziehen. Genau. Ich glaube, was bei den russischen Formalisten bleibt, ist diesen Aspekt der Beziehung, darauf war ich gerade schon zu sprechen gekommen, und dieses Moment der Fremdheit, also dadurch, dass sie sich so grundsätzlich damit beschäftigen, was ist eigentlich Kunst, was ist Literatur und welche Texte nehmen wir als Literatur auch wahr, also warum ist es nicht das Telefonbuch und so weiter, sondern so, dass sie aber trotzdem sagen, jeden Text können wir als Literatur auch lesen und damit wird auch dieser Autonomiegedanke mit in unsere eigene Wahrnehmung reingenommen. Also es ist irgendwie dieses Zusammenschießen von Form und Wahrnehmung, aber eben auch nochmal das Heraustreten. Gut, ja. Also wir können immer unseren Blick fremdstellen und damit bedanke ich mich bei Ihnen und